eingetreten, die Boxen liegen im Flur. Mutti schreit vergebens und die Nachbarn sind am Türmen. Kippen brennen sich in den Teppich und alle rennen raus und machen sich vom Acker, die hungrigen Wölfe sind im Haus. Hassgesänge, Prügelrhythmen, Emotionen, die bewegen. Hier gibt es was fürs Herz, das sind Geschichten, Geschichten aus unserem Leben. Auf ein neues, auf ein nochmal so wunderschönes Jahr. Nichts würde ich ändern, bitte genauso wie es war. Konzerte, Kneipen, Touren, ja, alles war dabei. Die Königin meiner Träume, viel Sucht von Schlägerei. Hoch die Tasten, ihr Psychopathen, wir sind wieder mit am Start. Rock'n'Roll von der Straße, Melodien voller Hass. Auch wenn alle gegen uns hetzen, haben wir doch eins erkannt. Kategorie C ist in allen Städten wohl bekannt. Hassgesänge, Prügelrhythmen, Emotionen, die bewegen. Hier gibt es was fürs Herz, das sind Geschichten, Geschichten aus unserem Leben. Auf ein neues, auf ein nochmal so wunderschönes Jahr. Nichts würde ich ändern, bitte genauso wie es war. Konzerte, Kneipen, Touren, ja, alles war dabei. Die Königin meiner Träume, viel Suff und Schlägerei. Wenn in deiner Stadt die Luft brennt, dann sind wir nicht weit entfernt. Egal wo wir auch sind, nirgendwo sieht man uns gern. Wir sind ganz in deiner Nähe, sieh dich ruhig noch einmal um. Denn wenn du uns im Weg stehst, ja, dann rennen wir dich um. Hassgesänge, Prügelrhythmen, Emotionen, die bewegen. Hier gibt es was fürs Herz, das sind Geschichten. Geschichten aus unserem Leben, auf ein neues, auf ein nochmal so wunderschönes Jahr. Nichts würde ich ändern, bitte genauso wie es war. Konzerte, Kneipen, Touren, ja, alles war dabei. Die Königin meiner Träume, viel Suff und Schlägerei. Auf ein neues, auf ein nochmal so wunderschönes Jahr. Nichts würde ich ändern, bitte genauso wie es war. Konzerte, Kneipen, Touren, ja, alles war dabei. Die Königin meiner Träume, viel Suff und Schlägerei. Funkeln in deinen Augen, trau dich, es ist nicht schwer. Überwinde die erste Hürde und du kommst immer wieder mit dir her. Hier findest du deinen Platz, wenn du so bist wie wir. wenn das Feuer in dir brennt, stehen wir dicht, dicht neben dir. Komm mit uns, du bist herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, lass uns zueinander stehen. Komm mit uns, herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, werd ein Teil von mir, als Freunde durchs Leben gehen. Lieder sind für alle da, wir teilen sie auch mit dir. Hör nicht drauf, was die anderen sagen, mein Freund, glaube mir. Sieh, wo deine Freunde sind, du findest sie hier. Wirst du ein Teil von uns, stehen wir ewig, ewig zu dir. Komm mit uns, du bist herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, lass uns zueinander stehen. Komm mit uns, herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, werd ein Teil von mir, als Freunde durchs Leben gehen. Hör nicht auf all die Lügen, glaub nicht alles, was man dir erzählt. Komm, finde raus, wie es ist, denke nach, was wirklich zählt. Kameradschaft, Zusammenhalt, das ist unser Leben. Hier fühlen wir uns zu Haus, dafür lohnt es sich zu leben. Komm mit uns, du bist herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, lass uns zueinander stehen. Komm mit uns, herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, werd ein Teil von mir, als Freunde durchs Leben gehen. Als Freunde durchs Leben gehen. Komm mit uns, du bist herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, lass uns zueinander stehen. Komm mit uns, herzlich willkommen und lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, werd ein Teil von mir, als Freunde durchs Leben gehen. Dankeschön. Wahnsinn bekommt deinen neuen Namen. Hast du ihn schon einmal gehört? Er nimmt endlich Gestalt an und wird sich unaufhaltsam vermehren. Es ist gut, dass er dich beherrscht, die totale Kontrolle über einen bekommt. Er verleiht euch Kraft. Habt ihr seinen Namen schon vernommen? Seinen Namen schon vernommen? Wir sind außer Kontrolle, der Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihm entkommen. Zusammen schikanieren wir das Land. Wir sind außer Kontrolle. Der Wahnsinn hat uns in der Hand. Niemand kann ihm entkommen. Zusammen schikanieren wir das Land. Das Land. Die Hemmschwelle ist bei mir sehr klein. Ich explodiere, wenn man mich reizt. Genieße mich mit Vorsicht. Ich möchte, dass du eines weißt. Es ist in mir drin, es ist so weit. Der Wahnsinn spielt mit mir und er wartet nur auf dich. Er steht hinter deiner Tür. Steht hinter deiner Tür. Wir sind außer Kontrolle.

Hey, hey, wir sind der Beweis. Hey, hey, weißt du, was es heißt? Komm, hör mich an, auch wenn du nicht verstehst, worum's mir geht. Wir stehen auf Fußball und Gewalt, Freundschaft und Zusammenhalt. Kategorie C, das sind Dinge, zu denen wir stehen. Wir stehen auf Fußball und Gewalt, Freundschaft und Zusammenhalt. Kategorie C, das sind Dinge, zu denen wir stehen, zu denen wir stehen. Vergangenheit ist das, was man nicht rosig nennt. Zu viele Dinge sind passiert, die heute jeder kennt. Ich kann damit leben, doch kannst du das auch? Nur eure Lügen sind das, was ich nicht brauch. Bist du auch einer von denen, die alles wissen, alles nach Reden draufgeschissen? Bist du auch einer von denen, die alles sehen, doch blindlings in ihr Verderben gehen? Na dann, gute Reise, mein Freund. Na dann, gute Reise. Stehen zu unseren Texten, keine Ironie. Sie sind nicht gelogen, verleugnen sie nie. Ich hab nur ein Leben, nimm es wie es ist, mit allen Ecken und Kanten. Nein, sei dir gewiss, bist du auch einer von denen, die alles wissen, alles nach Reden draufgeschissen. Bist du auch einer von denen, die alles sehen, doch blindlings in ihr Verderben gehen? Na dann, gute Reise, mein Freund. Na dann, Reise. Rainer, Solo! Im Grunde genommen ist mir das alles scheißegal. Denkt doch, was ihr wollt, ich kann euch nicht davor bewahren. Urteilt, hört und seht, macht euch ein eigenes Bild. Entscheidet für euch selbst, das ist das, was ich will. Bist du auch einer von denen, die alles wissen, alles nach Reden draufgeschissen? Bist du auch einer von denen, die alles sehen, doch blindlings in ihr Verderben gehen. Na dann, gute Reise, mein Freund. Na dann, gute Reise. Bist du auch einer von denen, die alles wissen, alles nach Reden draufgeschissen? Bist du auch einer von denen, die alles sehen, doch blindlings in ihr Verderben gehen? Na dann, gute Reise, mein Freund. Na dann, gute Reise. Gute Reise, gute Reise, gute Reise, gute Reise, gute Reise, gute Reise, gute Reise, gute Reise. Ja, gute Reise. Dankeschön. Fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben, wir sind die Gewinner. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben und es wird noch schlimmer. Unsere Interessen sind stets gleich, sie schließen uns fest zusammen. Sag mir, wie oft sind wir schon durch dick und dünn gegangen? Zusammenhalt steht an erster Stelle, es schafft unser Fundament. Sechs Fußball so von neu sind immer ein gutes Argument. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben, wir sind die Gewinner. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben und es wird noch schlimmer. Arm in Arm in Fahnenmeer, ein Schlachtruf für unsere Jungs. Wir folgen ihnen zu jedem Spiel, lassen viele Meilen hinter uns. Lassen den Emotionen freien Lauf, klettern die Zäune hoch hinauf. Hängen unsere Fahnen an ihn auf und sind stolz darauf. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben, wir sind die Gewinner. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben und es wird noch schlimmer. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben, wir sind die Gewinner. Freunde fürs Leben und das für immer. Freunde fürs Leben und es wird noch schlimmer. Und die Kurve dankt uns mit Applaus. Wieder mal ein Tag, so wie man ihn sich wünscht. Ein Prosit der schönsten Sache, weit und breit. Einen Tag lang mal die Welt regieren. Sag, wie schön ist doch diese Zeit. Vom Rauch eingenebelt, vom Siegesrausch umhüllt, im Takt die gleichen Wörter, lautstark werden sie gebrüllt. Im Stadion und rundherum, Stimmung ist enorm. In den Kneipen, da erspart die Stimmung. Alle sind heute gut in Form. Wir begießen das Fußballfest und feiern die Mannschaft. Es gibt nichts Schöneres, als hier zu sein. Hier wird der Tag vergessen. In der Kurve ist man wie besessen. Wieder mal ein Tag, so wie man ihn sich wünscht. Ein Prosit der schönsten Sache, weit und breit. Einen Tag lang mal die Welt regieren. Sag, wie schön ist doch diese Zeit. Wir sind bereit. Sonnenschein und Freibadwetter, so lassen wir es uns gefallen. Vom Bahnhof bis zum Stadion hört man die Fußballmeute schreien. Das Stimmungsbarometer steigt und steigt. Trommeln treiben zum Jubeln an. Für die Jungs in Grün der Mittelfinger, wir fordern sie auf zum Tanz. Wieder mal ein Tag, so wie man ihn sich wünscht. Ein Prosit der schönsten Sache, weit und breit. Einen Tag lang mal die Welt regieren. Sag, wie schön ist doch diese Zeit. Lichter, das Stadion erhält. Im Freudentaumel reißen wir die Fahnen hoch. Eine singende Masse, der ganze Block, der tobt. Kurz um überschnappen, wir bekommen nicht genug. Der Schlachtruf heißt, der Sieg ist unser. Diese Punkte nehmen wir mit nach Haus. Unsere Jungs kämpfen bis zur totalen Erschöpfung. Und die Kurve dankt es mit Applaus. Wieder mal ein Tag, so wie man ihn sich wünscht. Ein Prosit der schönsten Sache, weit und breit. Einen Tag lang mal die Welt regieren. Sag, wie schön ist doch diese Zeit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Dankeschön, bengalische Lichter. Und das im ganzen Land. Euch glauben die Menschen, ihr habt es in der Hand. Ihr gebt hier den Ton an, zeigt, was richtig ist oder wie man sein soll, und das mit großer List. Doch du bist nicht mein König, ich sag's dir ins Gesicht. Ich bin nicht dein Untertan und hab auch keine Pflicht. Du bist nicht mein König bist du nicht. In eurem Königreich erfülle ich keine Pflicht. Erfülle ich keine Pflicht. Erfülle ich keine Pflicht. Erfülle ich keine Pflicht. Ich will nicht mit sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bin ich mein eigener Herr. Ich will nicht blind sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bleib ich mein eigener Herr. Hier bleib ich mein eigener Herr. Feiner König, mir kommt es manchmal vor, als wär da eine Schlange und zischt mir in mein Ohr. Mutter Justitia, die ist vom Satan schwanger, und wer euch in die Quere kommt, den stellt ihr an den Pranger. Ihr Prediger der Wahrheit verkauft Information, Verfechter der Gerechtigkeit, es ist der blanke Hohn. Ein Königreich der Lügen, ich pisse vor den Thron. Eure Lügen stinken, ich bin nicht euer Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich will nicht blind sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bin ich mein eigener Herr. Ich will nicht blind sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bleib ich mein eigener Herr. Hier bleib ich mein eigener Herr. Hier bleib ich mein eigener Herr. Euer Wort ist das Gesetz und das im ganzen Land. Euch glauben die Menschen, ihr habt es in der Hand. Ihr gebt hier den Ton an, zeigt, was richtig ist oder wie man sein soll und das mit großer List. Doch du bist nicht mein König, ich sag's dir ins Gesicht. Ich bin nicht dein Untertan und hab auch keine Pflicht. Du bist nicht mein König bist du nicht. In eurem Königreich erfülle ich keine Pflicht. Erfülle ich keine Pflicht. Erfülle ich keine Pflicht. Erfülle ich keine Pflicht. Ich will nicht blind sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bin ich mein eigener Herr. Ich will nicht blind sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bleib ich mein eigener Herr. Ich will nicht blind sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bin ich mein eigener Herr. Ich will nicht blind sein, ich will sehen, will auf freien Wegen gehen und fällt es doch manchmal schwer. Hier bleib ich mein eigener Herr. Ich bleib mein eigener Herr. Das Land. Sie gingen nicht spurlos an mir vorbei, doch ich bin immer noch der, wie vor all den Jahren. Ich will alles oder nichts, fordere ich vielleicht zu viel, doch drauf geschissen, soll die Welt sich doch beschweren. Dies ist mein Weg, er ist rau und kalt. Ich muss nach vorne sehen. Man überlegt sich die Richtung ganz genau. Es ist kein Vergnügen, durch die Hölle zu gehen. Hey Mutti, hörst du mich? Du kannst stolz auf mich sein. Du machtest mich zu dem, der ich bin. Ich mache weiter, es lohnt sich. Ich gebe alles, um zu gewinnen. Und ich kämpfe für meine Ziele, für das, woran ich glaub. Halte daran fest, ich gebe meine Träume nicht auf. Whoa. Leben eine Achterbahn. Kreuz und quer, mal hoch, mal tief. Und ich danke dem Menschen, der mich stoppte, als ich in die falsche Richtung lief. Hab nicht den Überblick verloren, weiß genau, wohin ich geh. Öffne mein Herz für die, die die Welt mit meinen Augen sehen. Wenn ich geb, geb ich alles, ohne zu fragen, ohne Kompromisse, ohne ein Wort zu sagen. Hey Mutti, hörst du mich? Du kannst stolz auf mich sein. Du machtest mich zu dem, der ich bin. Ich mache weiter, es lohnt sich. Ich gebe alles, um zu gewinnen. Und ich kämpfe für meine Ziele, für das, woran ich glaub. Halte daran fest, ich gebe meine Träume nicht auf. Wow. Wenn ich in deine Augen schau, seh das gleiche Feuer in dir brennen. Wenn die Leute über uns sprechen, höre ich, wie sie unseren Namen nennen. KC seid ihr, bin ich, wir zusammen geben diese Einheit eine gemeinsame Richtung und eine Wahrheit. Hey Mutti, hörst du mich? Du kannst stolz auf mich sein. Du machst es mich zu dem, der ich bin. Ich mache weiter, es lohnt sich. Ich gebe alles, um zu gewinnen. Und ich kämpfe für meine Ziele, für das, woran ich glaub. Halte daran fest, ich gebe meine Träume nicht auf. Wow. Hey Mutti, hörst du mich? Du kannst stolz auf mich sein. Du machtest mich zu dem, der ich bin. Ich mache weiter, es lohnt sich. Ich gebe alles, um zu gewinnen. Und ich kämpfe für meine Ziele, für das, woran ich glaub. Halte daran fest, ich gebe meine Träume nicht auf. Whoa. Frei wie ein Vogel steigen wir auf, direkt in den Himmel, noch weiter hinauf, bis ans Ende der Welt in neue Zeiten, durch die Galaxien in unmenschliche Weiten. Eine Talfahrt zwischen Gut und Schlecht, Gefangene und Ängste und Sorgen, Helden für die, die an uns glauben, für den Rest brutale Schlägerhort. Wir sind hier, wir sind dort, wir sind immer für euch da. Doch wenn wir wirklich sind, werdet ihr nie erfahren. Wir sind hier, wir sind dort, wir sind immer für euch da. Doch wenn wir wirklich sind, werdet ihr nie erfahren. Künstler, wir lassen die Erde explodieren. Wut im Bauch, Hass im Blick, alles werden wir euch heute servieren. Das Abenteuer heißt Überleben in den Sumpf von Scheiße und Gold. Reingeboren in einer kaputten Zeit, wo der Teufel die Verlierer holt. Wir sind hier, wir sind dort, wir sind immer für euch da.

zusammengeschlossen. Keiner wird uns je bekehren. Wir brauchen unseren Freiraum. Lassen uns niemals einsperren. Die Letzten unserer Art, die so leben und so denken, immer auf uns selbst gestellt, kann uns keiner lenken. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fangen, weil sie sonst gebieren. Wir können uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fangen, weil sie sonst gebieren. Drängt ihr uns in die Enge, ja, dann brechen wir aus, verteidigen unser Leben, kommen aus uns raus. Was dann mit euch passiert, werdet ihr nie verstehen. Haben wir eure Fährte aufgenommen, könnt ihr den Hass in unseren Augen sehen. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fangen, weil sie sonst gebieren. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fangen, weil sie sonst gebieren. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fangen, weil sie sonst gebieren. Ihr könnt uns nicht abschirmen, nicht verdrängen und isolieren. Wölfe lassen sich nicht fangen, weil sie sonst gebieren. Weil sie sonst gebieren. Weil sie sonst gebieren. Dankeschön. Ja, ihr habt recht mit all dem, was ihr erzählt. Ja, ihr habt recht. Doch gebt gut Acht, wenn der erste Stein aus der Mauer bricht, uns wird wieder einen neuen Zweck erfüllen. Ja, dann ist schlecht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen allen, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen allen, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Im Recht, probiert es weiter, solange ihr noch könnt. Wir sind im Recht und jedes neue Jahr ist wie ein Geschenk. Wir sind im Recht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir sind im Recht. Doch gib gut Acht, wenn der erste Stein aus der Mauer bricht, unsere Lieder einen neuen Zweck erfüllen. Ja, dann ist Schicht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen allen, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen allen, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Wo man uns nicht gerne sieht. Ja, ihr habt recht, wir sind die, die wir immer waren. Ja, ihr habt recht, wir lieben die Gewalt trotz der Gefahr. Ja, ihr habt recht mit all dem, was ihr erzählt. Ja, ihr habt recht. Doch gebt gut Acht, wenn der erste Stein aus der Mauer bricht, unsere Lieder einen neuen Zweck erfüllen. Ja, dann ist Schicht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen ein, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen ein, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen ein, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Wir steigen auf über diesem Land, zeigen ein, dass es uns noch gibt. Mal hier, mal dort, wir sind überall, auch da, wo man uns nicht gerne sieht. Wo man uns nicht gerne sieht. Samstagmittags kurz vor zwei, mach ich mich für Stadion fein. Nix und niemand hält mich ab. Heute wird der Tag zur Nacht gemacht. Leicht angetrunken geht es los, völlig pleite ohne Moos. Doch das hält mich heute davon nicht ab. Den Knüppel der Liebe werde ich in euch spüren. Die Jungs in Grün wollen mich damit berühren. Ihr Einsatz soll sich lohnen, heute werden sie uns nicht los. Wir sind so penetrant wie nie und singen ACAB. Oi, Kopfster Bastards, hört man uns heute alle singen. Oi, Kopfster Bastards, bis sie uns gefangen nehmen. Oi, Kopfster Bastards, hört man uns heute alle singen. Das sind die Töne, die aus der Zelle dringen. Am Stadioneingang geht es schon los. Den Mittelfingern gibt's zum Gruß. Selbst unterm Cap schauen sie nach. Als hätte ich da was mitgebracht. Meine Kumpel warten schon, die Party ist voll im Gang. Da fangen die Bullen den Block zu stürmen an. Den Knüppel der Liebe werde ich in euch spüren. Die Jungs in Grün wollen mich damit berühren. Ihr Einsatz soll sich lohnen, heute werden sie uns nicht los. Wir sind so penetrant wie nie und singen ACIB, All Cops are Bastards. Hört man uns heute alle singen. All Cops are Bastards, bis sie uns gefangen nehmen. All Cops are Bastards, hört man uns heute alle singen. Das sind die Töne, die aus der Zelle dringen. In der Sammelzelle aufgefangen. Da fangen wir zu singen an. Bis dem ersten Bullen der Kragen platzt. In der Zelle wird Rap-Ups gemacht. Nach Stunden kommen wir erst raus. Doch das macht uns gar nichts aus. Denn es geht noch lange nicht nach Haus. Den Knüppel der Liebe werde ich in euch spüren. Die Jungs in Grün wollen mich damit berühren. Ihr Einsatz soll sich lohnen, heute werden sie uns nicht los. Wir sind so penetrant wie nie und singen ACIB, All Cops are Bastards. Hört man uns heute alle singen. All Cops are Bastards, bis sie uns gefangen nehmen. Und Kopfster Bastards, hört man uns heute alle singen. Das sind die Töne, die aus der Zelle dringen. Das sind die Töne, die aus der Zelle dringen. ACAP. Auf, wir beugen uns nicht, auch wenn man uns verurteilt. Für uns gibt es kein Gericht. Wir sitzen Rückgrat, was vielen fehlt. Stolz und Ehre, suchst du Streit, komm uns nicht in die Quere. Es ist gut so, wie es ist. Ja, so macht es uns Spaß. Wir streben nach vorn, auch wenn's vielen hier nicht passt, auch wenn's vielen hier nicht passt. Auch wenn's vielen hier nicht passt. Es gibt so viel, wofür es sich lohnt zu kämpfen, solange es von Herzen kommt und Fremde es nicht lenken. Macht es wie wir, seht zu, wie es geht. Die Angst wird überwunden, wenn der Gegner vor einem steht. Es ist gut so, wie es ist. Ja, so macht es uns Spaß. Wir streben nach vorn, auch wenn's vielen hier nicht passt, auch wenn's vielen hier nicht. Mehr als ein Gruß, ein Motto fürs Leben, Kameradschaft nicht nur nehmen, auch geben. Sportfrei, einer für alle. Sportfrei und alle für ein. Es ist gut so, wie es ist. Ja, so macht es uns Spaß. Wir streben nach vorn, auch wenn's vielen hier nicht passt, auch wenn's vielen hier nicht passt, auch wenn's vielen hier nicht passt. Wir hören nicht auf, wir beugen uns nicht, auch wenn man uns verurteilt. Für uns gibt es kein Gericht. Wir sitzen Rückgrat, was vielen fehlt. Stolz und Ehre, suchst du Streit, komm uns nicht in die Quere. Es ist gut so, wie es ist. Ja, so macht es uns Spaß. Wir streben nach vorn, auch wenn's vielen hier nicht passt, auch wenn's vielen hier nicht. Mehr als ein Gruß, ein Motto fürs Leben. Kameradschaft nicht nur nehmen, noch geben. Sportfrei, einer für alle. Sportfrei und alle für ein. Es ist gut so, wie es ist. Es ist gut so, wie es ist. Ja, so macht es so Spaß. Ja, so macht es so Spaß. Wir streben nach vorn. Wir streben nach vorn. Auch wenn's vielen hier nicht passt. Auch wenn's vielen hier nicht passt. Ihr wollt uns nicht hören, ihr wollt uns nicht sehen. Doch das ist der Grund, warum wir hier immer noch stehen. Ihr wollt uns verbieten, uns in Ketten legen. Doch wir werden uns hier nicht wegbewegen. Das Motto heute Nacht zum Wohl, o König Alkohol. Willkommen auf unserer Kneipentour. Hier gibt es alles und das pur. Wo wir sind, sind die Wirte entsetzt, denn sie haben uns zu spät entdeckt. Willkommen auf unserer Kneipentour. Hier gibt es alles und das pur. Wo wir sind, sind die Wirte entsetzt, sie haben uns zu spät entdeckt. Denn hinterher hat sich KC versteckt. In jeder Stadt findest du uns, im Stadion kannst du uns sehen. Abends auf der Meile sind wir die, die neben dir stehen. Von der Presse zerrissen, verhindern sie nicht unseren Spaß. Dann kommen wir eben unter anderem Namen und heben unser Glas. Das Motto heute Nacht zum Wohl, o König Alkohol. Willkommen auf unserer Kneipentour. Hier gibt es alles und das pur. Wo wir sind, sind die Wirte entsetzt, denn sie haben uns zu spät entdeckt. Willkommen auf unserer Kneipentour. Hier gibt es alles und das pur. Wo wir sind, sind die Wirte entsetzt, denn sie haben uns zu spät entdeckt. Denn hinterher hat sich KC versteckt. Doch wir wollen nur singen, doch wir wollen nur feiern. Und dann kommt ihr mit eurer Scheiße und geht uns voll auf die Eier. Lasst uns endlich in Ruhe, heute haben wir Bock auf Saufen. Wir tanken zu viel, bis wir überlaufen. Das Motto heute Nacht zum Wohl, o König Alkohol. Willkommen auf unserer Kneipentour. Hier gibt es alles und das pur. Wo wir sind, sind die Wirte entsetzt, denn sie haben uns zu spät entdeckt. Willkommen auf unserer Kneipentour. Hier gibt es alles und das pur. Wo wir sind, sind die Wirte entsetzt, denn sie haben uns zu spät entdeckt. Willkommen auf unserer Kneipentour. Hier gibt es alles und das pur. Wo wir sind, sind die Wirte entsetzt, denn sie haben uns zu spät entdeckt. Denn hinterher hat sich KC versteckt. Selber dabei in der dritten Halbzeit der Fußballkeilerei. Die Hände schwitzen, die Augen werden groß. Wir hacken uns ein und dann geht es los. Und dann geht es los. So sind wir und das ist unser Leben.

Schlacht beginnt oder besser gewinnt. Weißt du, wer wir sind oder besser gewinnt? Weißt du, wer wir sind? Ha, ho, he, Kategorie C. Ha, ho, he, Kategorie C. Ha, ho, he, Kategorie C. Ha, ho, he, Kategorie C. Wir scheißen drauf, was andere sagen, wir bleiben wie wir sind. Denn Fußball ist Fußball und Politik bleibt Politik. Nur der Bessere gewinnt. Weißt du, woher wir sind? Nur der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, nur der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind? Nur der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind? Nur der Bessere gewinnt. Stadion zu gehen. egal wo wir sind, setzen wir einen drauf. Man kann uns hören, man kann uns sehen. Hier kann man Fäuste fliegen sehen. Also bleibt nicht lang bei uns stehen. Durchzechte Nächte, wilde Partys. Ja, hier fühlen wir uns frei. Da wo die Stimmung uns noch trägt, laufen wir nicht dran vorbei. Durchzechte Nächte, wilde Partys. Ja, hier fühlen wir uns frei. Da wo die Stimmung uns noch trägt, laufen wir nicht dran vorbei. Morgen wurden wir schon wach. Man sah die Spuren der vergangenen Nacht. Auf kleinen Tour, da kam es schon vor. Da kamen wir den anderen zuvor. Wie ein Vögel steigen wir empor. Da wo wir sind, da fallen wir auf. Da wo wir sind, setzen wir einen drauf. Man kann uns hören, man kann uns sehen. Hier kann man Fäuste fliegen sehen. Also bleib nicht lang bei uns stehen. Durchzechte Nächte,